Sie hören? Da kommt mir ebenso ein Freund von Wilhelm Busch aus Wikisource, der freien Quellensammlung, gelesen von Jonathan Groß. Da kommt mir ebenso ein Freund mit einem großen Zwicker. Ei, ruft er, Freundchen, wie mir scheint, sie werden immer dicker. Ja, ja, man weiß oft selbst nicht wie, so kommt man in die Jahre. Pardon, mein Schatz, hier haben Sie schon 1, 2 graue Haare. Hinaus, verdammter Kritikus, sonst schmeiß ich dich in Scherben. Du Schlingel willst mir den Genuss der Gegenwart verderben.